ich gern sein und mit dem Glück allein im Mondenschein. Wunderbar, wunderbar, wie du küssen kannst, wer hätte gedacht, dass über Nacht ein einziger Kuss mich schon so glücklich macht. Frag mich nicht, sag mir nicht, ob es Treue gibt, hör nur, was die Stunde spricht, ich bin so verliebt. Wunderbar, wunderbar, wie du heute tanzt mit dir allein, möchte ich gern sein, die ganze Nacht allein im Mondenschein. Die Stunde spricht, ich bin so verliebt.